Scheidung der Geister. Der Schrift Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse, erster Teil, wurde der Prüfstein, das heißt die Liste der mehrere hundert Regierungs- und politischen Stellen, Vereine und Verbände aller Art, Zeitungen und Zeitschriften, die die Schrift zugesandt erhielten, beigegeben. Der Prüfstein wirkte ganz so, wie es erwartet wurde, und brachte den Beweis der vollständigen Verfreimaurerung des deutschen Volkslebens und leitete eine klare Scheidung der Geister ein. Der erste Teil der Schrift zeigte die moralisch vernichtende Wirkung der Freimaurerei auf den Freimaurer. Der zweite Teil aber geht erheblich weiter. Er zeigt die furchtbaren Verbrechen, die die durch die Freimaurerei moralisch zerstörten Menschen in den roten und schwarzen Logen und ihren Hörigen ausführten. Da sich aber die freimaurerische moralische Versumpfung weit über die Logenmauern hinaus in das Volk ausgewirkt hat, haben viel moralisch Verirrte die volle Bedeutung des ersten Teils der Schrift nicht verstehen können. Der hier vorliegende zweite Teil hat dies nun nicht zu befürchten. Die in ihm nachgewiesenen furchtbaren Verbrechen werden auch dem Verkommensten als solche kenntlich sein. Deshalb kann es aber auch nach seinem Erscheinen keine unklaren, unsicheren und neutralen mehr geben. Es werden sich überall klar die Menschen in jene scheiden, die die Herrschaft des skrupellosen Verbrechens und jene, die die Herrschaft der sittlichen Weltordnung wollen. Die Ersteren werden sich schützend vor die Weltverbrecher stellen, sie hehlen, vertarnen oder gar verteidigen und die Verbreitung dieses Werkes hemmen. Die anderen aber werden von Stunde ab rücksichtslos für dessen Verbreitung sorgen. Die sonst abseits Stehenden aber werden diesmal nicht die fluchwürdige Rolle des stummen Hundes spielen wollen. Deshalb kann diesmal mit Sicherheit bei der Verbreitung der Schrift auf die Mitarbeit jedes Menschen gerechnet werden, der die Herrschaft der sittlichen Weltordnung will. Es ist damit in viel weitreichenderer und eindringlicherer Weise als bei der Ausgabe des ersten Teiles für Aufklärung über die Bedeutung des Werkes gesorgt. Es müssen allerorts die öffentlichen Stellen, die Vereine und Verbände aller Art, auch die sogenannten unpolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen und die Presse von dem Leser durch Hinweis auf das Buch mit dem Buch in der Hand zu klaren öffentlichen Stellungnahmen genötigt werden. Die Buchhandlungen aber, die unter den wirtschaftlichen Drohungen der Brüder Freimaurer und Juden sich davon abhalten ließen, den ersten Teil der Schrift zu vertreiben, werden damit rechnen müssen, dass wenn sie ein Gleiches bei diesem zweiten Teil fortsetzen, dass sie von dem gesamten freien Volke als Mitverschworene angesehen werden. Ende des Buches.